Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. One day I was riding around in my car and I had this Klansman sitting next to me and we were just talking and he mentioned about black on black crime, which yes, it is a problem, all right? But he said, well, we all know that black people have a gene within them that makes them violent. Einmal bin ich mit einem Mitglied des Ku Klux Klans im Auto gesessen und wir haben uns unterhalten. Er fing an, von der Gewalt unter Afroamerikanern zu reden. Die gibt es, klar, und sie ist ein Problem. Und er sagte, das liegt an euren Genen. Die ganze Gewalt, die Autodiebstähle, die Schießereien und so, alles wegen den Genen. Sätze, die ich auch schon von anderen Leuten aus dem Ku Klux Klan gehört habe. You know, it's mostly white people. I said, it's white people, because that's what lives there. I said, you know, you're not considering the demographics of the area. He goes, no, you all have this gene. I said, listen, man, I said, I'm as black as anybody you've ever seen. I have never done a carjacking. I have never done a drive-by shooting. How do you explain that? Er hat sich nur auf schwarze Viertel bezogen und ja, Kriminalität ist ein Problem. Aber trotzdem, der Typ hat vollkommen außer Acht gelassen, dass in dieser Gegend ausschließlich Afroamerikaner leben. Und ich sage zu ihm, hey, ich bin so schwarz, du wirst in deinem Leben keinen schwärzeren Typen als mich treffen. Und ich habe noch nie ein Auto geknackt und ich habe noch nie jemanden erschossen. Wie erklärst du dir das? Und er sagte nur, naja, deine Gene sind halt noch nicht durchgeschlagen. Da hat's mir erst mal die Sprache verschlagen. And then I said to him, I said, well, we all know that all white people have a gene within them that makes them a serial killer. Ich sag also zu ihm, du bist doch weiß. Du musst also ein Massenmörder sein. Du hast ein Massenmördergen in dir. Er zieht nur die Schultern hoch. Und ich sage, nenn mir mal drei schwarze Massenmörder. Er konnte es nicht. Ich half ihm mit einem Namen. Trotzdem, er kam nicht drauf. Aber weiße Massenmörder, die gibt es wie Sand am Meer. Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Henry Lee Lucas, John Wayne Gacy, Ted Bundy, David Berkowitz, der Boston Strangler. Und er sagt, hey, ich bin kein Massenmörder. Und ich sagte, hey, deine Gene sind halt noch nicht durchgeschlagen. I said, well, duh, yeah, you're right, it is stupid. But it's no more stupid for me to say that about you than what you said about me. And he got very, very quiet. Er hat dann schnell das Thema gewechselt. Aber es hat in ihm gearbeitet. 5 Monate später hat er den Ku Klux Klan verlassen. Within 5 months, he quit the Ku Klux Klan. His robe was alles wegen dieser albernen Unterhaltung. Based on that stupid conversation. Mit rechten Reden? Warum der Musiker Daryl Davis den Dialog mit dem Ku Klux Klan sucht. Sendung von Sami Kamis. Wir hören hier Daryl Davis auf einem Podium in Berlin im Herbst 2018. Daryl Davis ist 60 Jahre alt, Blues- und Rock'n'Roll-Pianist, Schauspieler, Autor. Vor allem aber ist er Geschichtenerzähler, genauer Erzähler seiner eigenen Geschichte. Daryl Davis wird uns in der kommenden Stunde davon erzählen, wie er, der schwarze Musiker, in den letzten 30 Jahren hunderte Mitglieder des Ku Klux Klan getroffen und sich mit vielen von ihnen angefreundet hat. Und das ist das Erstaunliche an seiner Geschichte, Daryl hat einigen von ihnen zum Ausstieg aus der gefährlichsten rassistischen Vereinigung der USA verholfen. Wir konnten mit Daryl Davis nach seinem Vortrag sprechen. Über den Ku Klux Klan, über Musik und über Donald Trump. Aber fangen wir ganz von vorne an. Im Jahr 1968, da war Daryl Davis noch ein Kind. As a kid, at the age of 10, I experienced my first taste of real racism when I was attacked. Rassismus habe ich zum ersten Mal erfahren, als ich 10 Jahre alt war. Ich war auf einem Straßenumzug und da haben Erwachsene und Kinder Steine und Flaschen auf mich geworfen. Ich war das einzige schwarze Kind bei dieser Parade und deshalb bin ich angegriffen worden. And most of them were waving and cheering and, you know, happy for the parade, Am Straßenrand standen nur Weiße. Die meisten Leute haben gewunken und gejubelt, aber eine kleine Gruppe wollte nicht, dass ich da mitlaufe. Ich habe das nicht verstanden. Am Anfang. Und dann habe ich gelernt, was Rassismus ist. Ich war damals 10 Jahre alt und seitdem trage ich diese Frage mit mir herum. How can you hate me when you don't know me? And I've been seeking that answer for 50 years. I have a whole library at my house of books on white supremacy, black supremacy, the Ku Klux Klan, the Nazis who were in Germany, the neo-Nazis in my country, anti-Semitism, racism. Heute habe ich eine ganze Bibliothek über White Supremacy, den Ku Klux Klan, über Nazi-Deutschland, über alle Formen des Rassismus, über Antisemitismus. Aber kein Buch der Welt hat mir meine Frage beantwortet. Die Frage, die mich quält, seitdem ich 10 Jahre alt bin. Hurt me, for no other reason than the color of my skin. It made no sense. Why? And so that question had been plaguing me. So, fast forward, many years later, this happened in 1968, this incident. So now we go to 1983, and I'm in the bar, and I was playing with a band. Gut 15 Jahre später, im Jahr 1983, da spielte ich mit meiner Country-Band in einer Bar. In der Konzertpause kommt ein Mann auf mich zu und bittet mich zu sich. Er sagt, mir gefällt, wie du Klavier spielst. A black man play piano like Jerry Lee Lewis, and Jerry Lee Lewis, of course, is a great white rock and roll boogie woogie pianist. And I explained to him that Jerry Lee Lewis. Ich habe ihm erklärt, dass Jerry Lee Lewis seine Art Klavier zu spielen von schwarzen Musikern gelernt hat. Der Mann wollte es mir nicht glauben. Aber ich kenne Jerry Lee Lewis, er war ein Freund von mir. Er hat mir selbst erzählt, dass er seinen Style von schwarzen Musikern gelernt hat. Immer noch Unglauben bei dem Mann gegenüber. He wanted me to come to his table and sit down and have a drink. He was just that fascinated, because he had never seen a black person play like that. And he didn't get out much, obviously. So I went to his table and I had a cranberry juice. And he took his glass and he clinked my glass and cheered me. And he says, you know, this is the first time I ever sat down and had a drink with a black man. Now, this guy was probably almost 20 years older than me. Der Typ war irgendwie fasziniert von mir. Jedenfalls hat er mir einen Drink ausgegeben. Als wir angestoßen haben, sagte er, wissen Sie, das ist das erste Mal, dass ich mit einem Schwarzen zusammensitze und einen trinke. Der Mann war wahrscheinlich 20 Jahre älter als ich. I was still very naive. He was very friendly, and I asked him why, how is this possible? Er war sehr freundlich, also habe ich ihn gefragt, wie kann das sein, dass Sie noch nie mit einem Schwarzen zusammengesessen sind? Ich war ziemlich naiv. Naja, einer seiner Freunde, er saß direkt neben ihm, hat ihn angestupst und gesagt, und ich fragte ihn dann auch, was ist Ihr Geheimnis? I'm a member of the Ku Klux Klan. I started laughing at him. I just burst out laughing because I have just about every book on the Klan, and in none of my books does it talk about how. Ich musste ihm laut ins Gesicht lachen. Ich kenne so gut wie jedes Buch über den Klan, und in keinem ist die Rede davon, dass ein Klanmitglied auf dich zukommt, dir einen Drink ausgibt und dann mit dir abhängen will. As I'm laughing, he goes inside his pocket, pulls out his wallet, and he hands me his Klan card. And I recognize the Ku Klux Klan insignia. Dann zieht er aus seiner Geldbörse eine Karte, eine Mitgliedskarte des Ku Klux Klan. Ich habe sie sofort erkannt. Sie war echt. Der rote Kreis, das weiße Kreuz, in der Mitte der Tropfen Blut. Da habe ich sofort aufgehört zu lachen. But every he gave me his number to call him whenever I was to return to this bar, to this club, because he wanted to bring his friends, meaning Klansmen and Klanswomen. Trotzdem unterhalten wir uns weiter, über den Clan, aber auch über andere Dinge. Am Schluss sagt er, ruf mich an, wenn du wieder hier im Club spielst. Dann sage ich auch meinen Freunden vom Clan Bescheid. Ich lernte seine Freunde kennen. Einige waren interessiert an mir. Sie hatten noch nie einen Schwarzen am Klavier gesehen. Andere wollten mir nicht mal die Hand geben. Für mich war das in Ordnung. Ich redete einfach mit denen, die reden wollten. Das ging vielleicht ein halbes Jahr lang so. And then, I don't know, maybe 5 months later, by the end of the year, I quit that band that I was in. It wasn't my band, it was a friend of mine's band. I left that band and I went back to playing different kinds of music. I had my own band, etc. So I had forgotten. Dann verließ ich diese Band und gründete meine eigene. Wir spielten andere Musik und ich habe diesen Typen schnell wieder vergessen. But you know, a while later it dawned on me. Wait a minute, you know? Und dann, eine ganze Weile später, fiel es mir erst auf. There is my opportunity. If the answer is not in my books, who better to ask the question? Es war so offensichtlich. Wenn mir jemand die Frage beantworten kann, warum hasst ihr mich, wenn ihr mich nicht mal kennt, dann doch dieser Mann. Immerhin ist er einer Gruppe beigetreten, deren gesamte Geschichte aus Folter, aus Brandanschlägen, aus Lynchmorden besteht. Das wäre meine Chance gewesen. Ich habe sie nicht ergriffen. Vorerst. Burning down their churches, you know. He would know. You know, there was my opportunity that was placed in my lap and I didn't even see it because you know, it came, it was unplanned. Two-thirds a person, rapings and beatings and suffering that worsens. Black human packages tied up in strings. Black rage can come from all these kinds of things. Black rage is founded on blatant denial. Squeezed economics, subsistence survival. Deafening silence and social control. Rage is found in all wounds in the soul. When the dogs bite, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't fear so bad. I said, and I still say, the Ku Klux Klan is as American as baseball, apple pie, and Chevrolet. Black rage founded, fed us self-hatred, lies and abuse, while we waited and waited. Spiritual treason, this grid and its cages. Black rage is founded on these kinds of things. At the end of the day, these people are human beings. They do some terrible things. They have some odd beliefs, they have some hateful beliefs. But at the end of the day, they're human beings. They can speak English, I speak English, so we can talk. And I try to, I'm a good listener. And I allow them to tell me their story. Schlussendlich sind auch die Clan-Leute Menschen. Menschen, die schreckliche Verbrechen begehen und ein verstörendes Weltbild haben, aber sie sind Menschen. Wir sprechen die gleiche Sprache und deshalb können wir miteinander reden. Ich habe mich ganz gut unter Kontrolle und werde eigentlich nicht aggressiv. Das verunsichert die Clan-Leute, weil sie eigentlich nur Gegenwind gewohnt sind. Aber ich beschimpfe niemanden. Niemand beschimpft mich, denn die Leute im Clan wussten, dass ich sie kenne. Deshalb mussten sie mich nicht mögen, aber sie mussten mich respektieren. But I allow them to express themselves without my reacting emotionally or angrily or whatever, and that causes their guard to come down, and then they become more receptive to listening to me. And so when I talk with them, I already know that my biggest weapon is not a gun, or not my fists. All right. Yes, I've had to use my fists from time to time when somebody's put their hands on me. But fortunately, those have been few times, you know, as opposed to the majority. My biggest weapon is my knowledge. I know as much, if not more, than they know about their own organization. I've been studying it for a long time. I know their secret passwords. I know their handshake. I know. Wenn die Leute im Clan merken, dass ich ihre Codes, ihre Organisationsstruktur, sogar ihre Begrüßungsrituale kenne, dann werden sie hellhörig. They have to respect me because of that knowledge. And when they see that I know more than they know, they're like, ooh, you know, how does he know all this? And they become more and more curious about me. So they become more receptive to listening to me. And that's what it's about, is listening. Not having a debate, but having a conversation. Genau darum geht es mir. Zuhören, reden. Man kann laut werden, kann mit der Faust auf den Tisch schlagen. Hauptsache, man spricht. Denn wenn sich zwei Feinde unterhalten, dann kämpfen sie nicht. Erst, wenn nicht mehr gesprochen wird, erst dann ist Gewalt möglich. To keep the conversation going with those that you perceive to be your enemy. Das sagt der Musiker Daryl Davis bei einem Gespräch in Berlin im Herbst 2018. Bisher haben wir in diesem Zündfunkgenerator gehört, wie Daryl, der schwarze Musiker, in einer Bar von einem Ku Klux Klan-Mitglied angesprochen wurde. Und wir wissen, dass Daryl damals die Chance verpasst hat, einem Klan-Mitglied seine große Frage zu stellen, nämlich, wieso könnt ihr mich hassen, wenn ihr mich nicht mal kennt? Kehren wir also zurück zu Daryl Davis. Einige Jahre sind seit dem ersten Zusammentreffen mit dem Clan-Mitglied in der Bar vergangen. He had given me his phone number. And, you know, I would call him, you know, anytime I was playing there, he would come, he'd bring people to see me. And then, you know, when I left, ich hatte noch seine Telefonnummer. Er hatte sie mir damals gegeben. Aber nachdem ich die Country Band verlassen hatte, habe ich mich nicht mehr bei ihm gemeldet. Wieso auch? Doch dann wurde mir schlagartig klar, ich suche schon so lange nach einer Antwort auf meine Frage. Und wer kann mir diese Antwort geben, wenn nicht einer aus dem Clan? Und ich kenne jemanden im Clan. Ich machte mir also einen Plan. Ich wollte Clan-Mitglieder interviewen, einen nach dem anderen. Und daraus sollte dann ein Buch werden. Und meine Tresenbekanntschaft von früher würde mir dabei helfen. Down south, Midwest and West, and interview different clan leaders and members. And I will put all this information in a book. So I'm going to get him to help me. And so I found his number. I called. It had been disconnected. Sein Telefon war tot. Er war umgezogen und hatte keinen Telefonanschluss mehr. Aber ich konnte seine Adresse herausfinden. I got an address for him. He did not have a phone at this point. And I had no way of notifying him that, you know, that I wanted to come over and talk with him. So I showed up. Ich bin also zu ihm gefahren und habe an seiner Tür geklopft. Er macht auf und sagt, Daryl, was machst du denn hier? Daryl, what are you doing here? And he stepped out into the hallway and he looked up and down the hall to see if I brought anybody with me. You know, these people are kind of paranoid. In dem Moment tritt er aus seiner Wohnung in den Gang. Er will checken, ob ich alleine gekommen bin. Diese Leute sind ziemlich paranoid. Jedenfalls, als er aus seiner Wohnung in den Gang kommt, nutze ich die Gelegenheit und gehe in seine Wohnung. Yeah, I'm still playing, but you know, I'm not here for that. I said, I want to talk to you about the clan. Er fragt mich, ob ich immer noch Klavier spiele, und ich sage, ja klar, aber deswegen bin ich nicht hier. Ich will mit dir über den Clan sprechen. Der Clan, sagt er, ja, der Clan. Er sagt, ich bin da kein Mitglied mehr. He told me that he had left the clan because he found out that they did not uphold the Christian values in which he believed. Er sei da kein Mitglied mehr, weil der Ku Klux Klan seine christlichen Werte nicht mehr vertrete. Das war seine Story. Erst später habe ich herausgefunden, dass er Geld veruntreut hat, Geld des Clans. Every year they have a national meeting where all clan groups are invited. Now, let me just digress for one second. We've been saying the Ku Klux Klan, the Ku Klux Klan. Today and for a long time there has not been the Ku Klux Klan. Okay, there's no longer the Ku Klux Klan. Vielleicht muss ich hier kurz ausholen. Wir sprechen immer von dem Clan, also als ob es nur einen Ku Klux Klan gäbe. Aber das stimmt nicht. Es gab immer wieder Streit im Clan und so sind unzählige Splittergruppen entstanden. Each chapter responded to the central headquarters. But that ended many, many years ago. There was a lot of infighting, so this person would leave and create their own Ku Klux Klan. And then they'd have a fight, and that person would leave and make another one. So these are called splinter groups. So you have all these splinter groups. There's no more original. And oftentimes, these splinter groups are rivals with each other because each one thinks, we are the real clan. That's a wannabe clan. You know, and, you know, when you deal in hate, you even hate your own, you know? So even though they all have the same agenda. Okay, now let me explain the hierarchy of how the clan operates. Okay, each clan group, each autonomous clan group, they try to establish chapters within their state and within other states. If you establish a chapter in another state or in multiple states, einen großen Clan für die gesamten USA gibt es seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Es gibt viele kleine Gruppen und die sind so organisiert. Ganz oben steht der Imperial Wizard, auf Deutsch der große Hexenmeister. Über ihm steht niemand. Sein Vertreter ist der Imperial Caliph. So, a national leader who oversees all the states in which you have a chapter, we call our national leader the president. He oversees all of our states. In clan terminology, that individual is known as the Imperial Wizard. All right, anybody who is imperial with a prefix means that person is a national officer. Wizard being the top president. Imperial Caliph is like a vice president, all right? And then you have secretaries and treasurers and the whole nine yards, okay? Those are the national, imperial, whatever. Below the imperial level is the state level. We call the leader of the state, we call that person a governor. Auf der regionalen Ebene gibt es Gouverneure. Im Clan heißen sie Dragons, also Drachen. Der Grand Dragon ist der oberste Clanchef in einer Region. Seine rechte Hand ist der Grand Caliph. Dazu kommen die Titans, also die Titanen. Sie sind quasi die Ortsvorsteher. Deren rechte Hand heißen wiederum Cyclope, also Zyklop, und so weiter. Jedenfalls, meine Idee war es, zuerst mit den unteren Rängen zu sprechen und am Ende den Grand Dragon zu interviewen, also den Chef des Clans in meinem Bundesstaat Maryland. What we would call a mayor, a councilman, that person is known as the exalted Cyclops. So that's the lowest leader role. And the person that I wanted to get in contact with was the Grand Dragon from Maryland, where I lived. And I'm not from Maryland, I'm from Chicago originally, but I'm living in Maryland. So I knew this guy would have that information because that's who he responds to. And then through the Grand Dragon, I would interview him, and maybe the Grand Dragon would connect me with the Imperial Wizard, you know, and I get more information, and then I'm going to travel around and talk to other clan groups. So that was my purpose in contacting this guy. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river, dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now, go ahead and clap your hands now. Clap your hands now, clap your hands now. Well, first he warned me or asked me to promise him that I would not tell Mr. Kelly where I got his phone number and his address and all this, because he was fearful for his own safety. I'd asked him to take me to Mr. Kelly, you know, and introduce me. Erst wollte mein Bekannter, der aus der Bar, dass ich dem Clan-Chef von Maryland, Roger Kelly, nicht verrate, woher ich seine Telefonnummer und seine Adresse habe. Ich wollte, dass wir zusammen zu Roger Kelly fahren. Ich wollte, dass er mich vorstellt. Aber davor hatte mein Bekannter Angst. Er sagte, ich kann nicht mit einem Schwarzen vor dem Haus des Grand Dragon auftauchen. Also hat er mir seine Nummer und die Anschrift gegeben. Und er hat mich gewarnt. Do not go to Roger Kelly's house. Roger Kelly will kill you. According to this former Klansman, I decided that if Mr. Kelly knew in advance that I was black, he may refuse my request for an interview. All right? Now, my book was the first book ever written by a black author on the Ku Klux Klan. Mein Buch sollte das erste Buch von einem schwarzen Autor über den Ku Klux Klan werden. Aber ich wollte nicht, dass Roger Kelly, der Klan-Chef, schon im Vorhinein wusste, dass ich schwarz bin. Entweder würde er das Interview absagen, oder aber er würde trotzdem zusagen, aber anders antworten. Deswegen musste ich mir einen Plan überlegen. So I wanted the same experience that white authors had, to be able to sit down and ask those questions. All right, because of this animosity that I was going to be subjected to, I decided that, you know, Mr. Kelly would probably refuse my interview if he knew I was black in advance. However, if he did accept my interview knowing that I was black, in the time that it took to get with him, he may prepare different answers to my questions that would differ from had I been a white interviewer. So I wanted my interview to be spontaneous, to be candid, not to allow him to come with some pre-prepared, you know, answers. So I decided the best way to do this is to not tell him that I'm black. And my secretary, who happened to be white, not that it matters to me, but it is part of the story, I decided for her to call him. I'm the one with Mr. Kelly's number. I could have called him myself, but, you know, I figured he may recognize in my voice that I'm black. Meine Sekretärin war weiß. Sie sollte Roger Kelly anrufen. Wäre ich am Telefon gewesen, dann hätte Kelly an meiner Stimme erkannt, dass ich schwarz bin und wahrscheinlich sofort wieder aufgelegt. Also hat Mary ihn angerufen. So she called him and he agreed to do the interview and he did not ask what color I was. And so he even invited us over to his house. Something had come up for that particular date, and we had to call and reschedule. And I decided, let's not go to his house, let's set it up in a neutral location. Roger Kelly wollte, dass wir uns in seinem Haus treffen. Das lehnte ich ab. Ich wollte lieber an einem neutralen Ort mit ihm sprechen. Also suchten wir ein Motel aus. So we got there several hours early. Because usually, you know, when a clan leader is going to appear somewhere, they send out scouts in advance to check it out, make sure everything is cool. And then they go back and report to the clan leader. I did not want his scouts to be hanging out in the lobby because I wouldn't know who they are. And then, you know, they see me come in and, yes, my name is Daryl Davis. I have a reservation. All right. That's your job. So, you know, they're paranoid people. And her name is Mary. I gave Mary some money. I told her to go down the hall, fill up the bucket with ice, get some soda. Wir waren schon einige Stunden früher im Hotel. Ich habe Mary gebeten, etwas zu trinken zu besorgen, ein paar Dosen Cola und Eis in einem Kühler. Ich wollte ein guter Gastgeber sein. Ich bin in das Zimmer hochgegangen und es war perfekt. Langgezogen und wie ein L geformt. Wenn man das Zimmer betrat, dann stand man zuerst in einem kleinen Gang und wusste nicht, wie der Raum geschnitten war und wer überhaupt in dem Zimmer sitzt. Man musste erst um die Ecke gehen, um wirklich etwas zu sehen. Und dort, im hintersten Eck des Zimmers, habe ich einen Tisch hingestellt und zwei Stühle und gewartet. And we waited. And right on time, to the minute, 5:15, there's a knock on the door. And I'm sitting down back there. And Mary gets up and walks around and opens the door. And in comes what is known as the Grand Nighthawk. Nighthawk means bodyguard, security. Grand, of course, state. So a Grand Nighthawk means bodyguard to a Grand Dragon. And he comes in, and he's wearing military camouflage. And he had a gun on his side, semi-automatic Glock. And on his chest, he had the red circle with the white cross and blood drop, which is known as the blood drop emblem, or a Mayok, M-I-O-A-K. Mary macht die Tür auf. Zuerst tritt der Grand Nighthawk ein, der Bodyguard des Grand Dragon. Auf der einen Brusttasche das Emblem des Clan, auf der anderen die Buchstaben KKK. Well, he comes around the corner, and Mr. Kelly was walking right behind him. Mr. Kelly had on a dark blue suit, and he was carrying a briefcase. And when the Nighthawk turned the corner and saw me, he like stopped dead in his tracks. He like froze. Direkt hinter dem Bodyguard kommt Roger Kelly. Er trägt einen blauen Anzug und hat einen Aktenkoffer dabei. Der Nighthawk biegt um die Ecke und sieht mich. Er bleibt wie angewurzelt stehen und Roger Kelly läuft ihm in die Hacken. Like, you know, something is not right. And I'm just sitting at the table, you know, looking at them. And I knew what was not right. You know, I could see in their face, they're thinking. Sie haben sich im ganzen Zimmer umgeschaut und dachten vielleicht, dass sie im falschen Zimmer sind oder dass sie in einen Hinterhalt geraten sind. Jedenfalls denken sie, dass etwas nicht stimmt. Was nicht stimmt, was nicht ins Bild passt, das bin ich. Ich stehe also langsam auf, strecke meine Hand aus, sage, "Hi, Mr. Kelly, ich bin Daryl Davis." Und er schüttelt meine Hand. He shook my hand. And the Nighthawk shook my hand. And Mr. Kelly sat on the opposite side of the table. Yeah, he's only like, you know, 3 feet away from me. You know, 1 meter. I mean, not, yeah. And before we began the interview, the Nighthawk took position to Mr. Kelly's right, and he stood straight, rigid, like a guard. And right as I was getting ready to sit down, Mr. Kelly asked me for some identification. And I produced my driver's license and gave it to him. He looked at it and he says, "Oh, you live on such and such street in Silver Spring." Now he had me a little concerned. Noch vor der ersten Frage wollte Roger Kelly einen Ausweis von mir sehen. Ich gebe ihm meinen Führerschein und er liest laut vor. Daryl Davis, wohnhaft in der Silver Street und so weiter und so fort. Ich denke mir, da sitzt der Chef des Ku Klux Klan und er liest meine Adresse laut vor. Warum macht er das? Will er mich erpressen? Jedenfalls antworte ich, "Ah, Mr. Kelly, Sie wohnen da und dort." Und ich sage seine Anschrift und Hausnummer. Ich musste das Gleichgewicht wiederherstellen. So, I said, "Yes, Mr. Kelly." I said, "That is where I live." I said, "Oh, and you live?" And I named his house number and his street. So that way I was returning the information so he would know. You know where I live? I know where you live. If you come visit me, I might come visit you. And it could be very unpleasant. So let's just confine all our visiting to this motel room. And that's not what I said, but it's what I implied. When I returned with his address, and he smiled, he nodded his head like he understood. Okay, so we began the interview process. You know, I asked him, you know, what he did for a living, how long had he been in the Klan, why did he decide to join. Danach fangen wir mit dem Interview an. Ich stelle ihm die ganzen klassischen Fragen, wie lange er schon im Klan ist, weshalb er damals eingetreten ist, etc. Neben mir hatte ich einen Rucksack. Darin waren Leerkassetten für mein Aufnahmegerät und eine Bibel. Der Ku Klux Klan behauptet ja immer von sich, besonders christlich zu sein. Ich kenne die Bibel. Ich wollte, dass mir Mr. Kelly die Bibelstelle zeigt, in der etwas von Rassentrennung steht. Es gibt diese Stelle nicht. Nun ja, von Zeit zu Zeit griff ich also in die Tasche, entweder um die Bibel zu holen oder um eine Kassette zu wechseln. So when he would bring that up, I'd reach down and pull out my Bible and say, "Here, Mr. Kelly, show me the chapter and verse where it says black people and white people must be separate." Or my cassette runs out of tape, I reach down, get a fresh cassette. Every time I reach down, the Nighthawk would reach up to his gun. And I understood that because he's doing his job. He has no idea what's in my bag, you know, but all he knows is his job is to protect his boss. So he's ready for anything to come out of that bag. I understood that, I accepted that. But after a while, you know, in and out of the bag, he realized there was nothing in the bag except the Bible and the cassettes. So he relaxed, I went in and out of the bag, no problem. So then, you know, there were a couple, not violent, but heated moments already where he would say something, you know, that I would disagree with, and he was very adamant that black people are taking advantage of the welfare system, black people are criminals because of all the black-on-black crime, or the number of carjackings were committed mostly by black people in that area. And I said, that does not indicate that we have a deficiency. Yes, it does. You know, you all, blah, blah, blah. Es gab einige hitzige Momente in dem Interview. Er sprach auch von Autodiebstahl, davon, dass Schwarze das Sozialsystem ausnutzen und so weiter. Es war laut, aber nie an der Schwelle zur Gewalt. Just over an hour, I would say, into this interview, there was a kind of a funny noise in the room. Und dann war da plötzlich dieses Geräusch. Something that I did not understand. Nobody understood what it was, but it just came out of nowhere. And because I could not discern what that noise was, I automatically accused in my mind Mr. Kelly of making that noise. Ich dachte sofort, das war Mr. Kelly. Ich springe von meinem Stuhl auf. Mein erster Gedanke, Angriff. Because my first thought was to attack. But I don't have a weapon on me. My secretary does not have a weapon. The only person that I know for sure who had the weapon was the Nighthawk, because you could see it on his hip. So I came up, and I'm getting ready to dive across the table. And so when I came up and I hit the table, I'm looking right into Mr. Kelly's face because I'm determined that he had made that noise. And I was using process of elimination. If I didn't make it, I knew Mary didn't make it. He must have made it, you know, or caused it. And the bodyguard is going to enforce it, okay? So I'm going to take them both. I'm not taking any chances. They both are going down. And I came up, and I'm looking at his face, and my eyes had, like, locked into his eyes. Unsere Blicke treffen sich. I'm trying to read him. And he didn't say a word, but I could read his eyes. Ich versuche, seinen Blick zu verstehen. Eyes, you know, and he could read my eyes. My eyes were saying to him, what did you just do? I didn't say that, but my eyes were speaking. Mein Blick sagt, was hast du da gerade gemacht? Sein Blick sagt, was hast du da gerade gemacht? Und der Nighthawk sieht uns beide an und sein Blick sagt, was habt ihr beide da gerade gemacht? And his eyes were saying, what did either one of you do? And so Mary, she was sitting on top of the dresser to my left. And to her left was the ice bucket. And she realized what had happened. And she began explaining it, that the ice had melted and the cans of soda had fallen down the ice. And then it happened again. And we all began laughing, all of us began laughing at how ignorant we had been. Das Eis im Kühler war geschmolzen und die Dosen waren aneinander gestoßen. Wir fingen alle an zu lachen. Aber es war auch eine Lektion. Da, in unserem Raum war etwas, ein Kübel mit Eis, und wir waren uns seiner Existenz nicht bewusst. Wir haben das ignoriert und als dann dieses Geräusch kam, wurde aus der Ignoranz auf einmal Angst. Wir haben nur Angst vor Sachen, die wir nicht kennen. Und aus dieser Angst heraus haben wir uns gegenseitig verdächtigt. Aus Ignoranz wird Angst. Aus Angst wird Hass. Aus Hass wird Gewalt. By way of the noise that it made, we became fearful of each other. You know, ignorance breeds fear. We didn't know what that noise was. So we became fearful, and we accused each other. So ignorance breeds fear. If we do not check that fear and control that fear will escalate to hatred, because we hate those things that frighten us. If we do not check that hatred will escalate to destruction. We want to destroy those things that we hate. Trade them all if I could. cartoon dance, monkey dance, cause things are gonna fit me good tonight. Eating Chick-fil-A in the shadows, that tastes like hypocrite. Yummy, tasty, yummy, tasty. Waffle from my empathy, bitch, it's just really lazy. Maybe I'm not hypocrite, maybe I'm hypochondriac. I'm struggling to simmer down, maybe I'm an insomni black. Bad sleep triggered by bad government. But I think peace and the rats are on the new age covenant. If you really think I'm cooking crack and pass me the oven, Miss Captain, watch a little bit, you go crunch and wonder how everything happened. My people started fighting a long time ago, and they are still fighting. Revolution was never meant to be easy. This is not your fight, black man. What is this to you? It's not a matter of color. Freedom is everybody's business. Hier ist der Zündfunkgenerator auf Bayern 2, heute mit der Geschichte eines ungewöhnlichen Mannes. Daryl Davis ist ein schwarzer Pianist aus Chicago, der in den letzten 30 Jahren hunderte Mitglieder des Ku Klux Klan getroffen und interviewt hat. Einer davon ist Roger Kelly, einer der mächtigsten Männer im Klan in den frühen 1990er Jahren. Gerade haben wir gehört, wie das Interview zwischen Daryl Davis und Roger Kelly fast eskaliert wäre. Dann beruhigt sich die Situation wieder. Daryl Davis beendet sein Interview. Eine Antwort auf seine große Frage, wieso hasst er mich, nur wegen meiner Hautfarbe, bekommt er nicht. Und doch, Roger Kelly und Daryl Davis freunden sich an. Ab hier erzählt Daryl seine Geschichte wieder selbst weiter. Wir sind im Jahr 1993. As we're meeting over the years, I mean, and there were other people too, not just Roger Kelly, many other ones, but, he would come to my house. Initially, he would bring his bodyguard, the Nighthawk. But over time, he trusted me enough that he would come to my house by himself. Ich habe viele Clan-Mitglieder getroffen, aber mit Roger Kelly, das war etwas Besonderes. Er ist öfter zu mir nach Hause gekommen. Anfangs war noch der Nighthawk, also sein Bodyguard, dabei, aber nach einiger Zeit vertraute er mir und respektierte mich. Wir haben ganz normale Sachen gemacht. Einmal habe ich seine Eltern vom Flughafen abgeholt. Wir wurden Freunde. And so he'd call and say, hey, are you busy? Can I possibly get a ride to the airport? Yeah, I'll go pick him up, give him a ride to the airport, or pick him up from the airport, give him a ride home. It was a genuine friendship. He came to my house, I came to the house, we go out and have dinner, things like that. I knew that he was struggling with the ideology. Some of his members had quit because of his relationship with me. And he began receiving hate mail anonymously. The same kind of hate mail that he himself would send out anonymously to other people. He was being called a nigger lover. He was being accused of being in bed with Daryl Davis. Daryl Davis has brainwashed you. All this other kind of stuff. Er haderte mit seiner Ideologie. Das habe ich gemerkt. Und es haben sich auch Leute aus dem Clan von ihm abgewandt. Sie sagten, Daryl Davis hat dir eine Gehirnwäsche verpasst. Und tatsächlich, Roger Kelly hat sich verändert. Mir ist das in den Zeitungen aufgefallen, die Kellys Clan-Gruppe herausgegeben hat. Kelly hatte Schwarze immer nur Nigger genannt und sie auch auf andere Weise beschimpft. Aber nachdem wir uns kennengelernt hatten, hat er aufgehört, das N-Wort zu benutzen. Er schrieb dann Blacks, also Schwarze. Each clan group has a newsletter publication for their own, chapter or whatever, telling about events coming up, reviews of events past. Oh yeah, it was a great clan rally, the black people came but we beat them or whatever. Just propaganda. And it was always nigger and other derogatory things. But I had noticed as our relationship progressed, the wording in those newsletters changed. It went from nigger to black. He wasn't using that word anymore. So one day he called me up and he said, what are you doing? And I said, not much. And he says, you want to get together, tonight for dinner or whatever? Eines Tages rief mich Roger Kelly an und fragte mich, ob wir gemeinsam Abendessen wollen. Ich sagte, klar. Und wir trafen uns. Er begann das Gespräch mit dem Satz, ich habe viel gelernt. I asked him why, and he said, I've learned a lot. I said, Roger, you were never a hater. And I didn't feel that he was, but he said, yes, I was. He says, I did hate. Ich sagte zu ihm, dass er nie von Hass zerfressen war, und er sagte, doch, genau das war ich. Und dann sagte er, dass er nachgedacht habe und dass er den Clan verlassen will. And he talked it over with some other people and they agreed as well. And so he left. And I said, you know, what are you going to do with your stuff? You know, your robe. He goes, I don't know. I said, well, you know, could I have it? He goes, you really want it? I said, yeah. Okay. And he gave it to me. Ich habe ihn dann um seine Robe, seine Kutte gebeten und er hat sie mir gegeben. Here is the robe of the Imperial Wizard. Here is the hood. Well, I've never made anybody leave the clan. You know, that is a misperception that you people say, I converted all these Klansmen. No, I did not convert them. They converted themselves. But I am the impetus. Ich bin nicht der Grund dafür, dass Leute den Clan verlassen. Wegen mir konvertiert niemand. Ich kann maximal der Anstoß sein. Aber es waren gut 200 Menschen, die auf diese Weise aus dem Clan ausgestiegen sind. There are no more racists in Maryland. Yes, there are plenty of racists in Maryland. Es hat dann nicht lange gedauert und der Clan hat sich in meinem Bundesstaat Maryland aufgelöst. Die Rassisten waren viele Jahre lang nicht mehr in Clan-Strukturen organisiert. Jetzt gibt es wieder einen Clan. Der Chef ist Richard Preston. Er sitzt im Gefängnis. Ich kenne ihn, spreche mit ihm. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir sind auf dem richtigen Weg. But I'm working with him and I think some progress has been made. Because people are not born with that ideology. Okay, a lot of them come from dysfunction or misinformation. Yes, are there people who are pure evil? They're born that way? I believe so. There's some bad seeds out there. Es gibt zutiefst böse und schlechte Menschen, aber ich bin der Meinung, dass diese Menschen nicht mit ihrer Ideologie geboren wurden. Sie haben sie durch Sprache, durch Gespräche erst angenommen. Und durch Sprache können sie sich von dieser Ideologie auch wieder lösen. Muslims are bad, homosexuals are bad, you know, whatever. White people who date black women or black men are bad. Right? They learn that through conversation. So if you can learn that ideology through conversation, guess what? You can unlearn it through conversation too. And that's my job. Das war Mit Rechten reden? Warum der Musiker Daryl Davis den Dialog mit dem Ku Klux Klan sucht. Sendung von Sami Kamis. Sprecher und Synchronstimme Florian Scheirer. Ton und Technik Regine Elbers und Ursula Kierstein. Produktion und Musikauswahl Alexandra Distler. Redaktion Thomas Kretschmer. Daryl Davis hat ein Buch über seine Interviews geschrieben. Es heißt Clandestine Relationships. Es war kein Erfolg, wurde nie ins Deutsche übersetzt. Doch aktuell gibt es einen Dokumentarfilm über sein Leben. Daryl Davis, heute 60 Jahre alt, sagt, er wäre am Anfang, bei den ersten Treffen mit den Clan-Mitgliedern, naiv gewesen. Viele nennen ihn noch heute so. Vor allem Aktivistinnen und Aktivisten von Black Lives Matter kritisieren ihn. Daryl Davis kontert, dass er ein Verfechter der Freedom of Speech sei, dass jeder sagen kann und sagen soll, was er will. Das sei der Anfang einer Diskussion und eines Gesprächs. Daryl sagt aber auch, man muss alle Fakten, alle Details, alle Schwachstellen in der Ideologie seines Gegenübers kennen. Knowledge is my weapon, sagt Daryl Davis, der bis heute in die Gefängnisse der USA geht, auf die Aufmärsche des Clans und spricht, redet, streitet. Ach, und da sei noch eine Sache, so Daryl. I think Donald Trump is one of the best things that has happened recently to this country. Donald Trump ist das Beste, das uns in den letzten Jahren widerfahren ist. Ich unterstütze ihn nicht. Aber eine Folge seiner Präsidentschaft ist, dass wir heute über Themen reden, über die wir schon vor Jahrzehnten hätten streiten sollen. über Race, aber auch über die Missachtung von Frauen in unserer Gesellschaft. Und weil Trump sich rassistisch äußert und weil er Frauen missachtet, kommen diese Themen jetzt wieder auf die Tagesordnung. Wir müssen dringend reden, denn wenn wir es nicht tun, dann verändert sich nichts in diesem Land. Okay, but because of Donald Trump's racist rhetoric, his abuse of women, these things are now coming to the surface, and people are saying, you know what? We can no longer deny it. We can no longer hide from it. We must talk about it. And nothing gets accomplished until people talk. I've been talking for 30 years, so now it's good to hear everybody else start talking.